Alles Gute zum Geburtstag, Anneliese stets bereit. In der Dunkelheit und Heiterkeit, mit offenen Händen, einem warmen Blick, bringt sie Hoffnung, Stück für Stück. Wenn die Last zu schwer erscheint und die Welt vor dir zerbricht, steht sie da, wo niemand weint, reicht dir ihre Hand, ihr Leben. Alles Gute zum Geburtstag, Anneliese. Flüstert sie dir, du schaffst es, du. Ihr Herz schlägt laut für alle hier. Anneliese, ein Herz voll Ziel. Bleib gesund.